أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أستك الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعد. Aus gegebenen Anlass, weil wir inshallah einen neuen Glaubensbruder heute begrüßen werden, habe ich entschieden, dass wir kurzfristig das Thema auswählen, was ist Islam? Habe ich schon. Und ich werde jetzt ein bisschen anders den Vortrag halten als sonst, aus Rücksicht auf dich, Yannick, damit du auch wirklich fast alles so weit, so gut wie möglich verstehst und keine Wörter hier um die Ohren geschlagen bekommst, wo du gar nicht weißt, was das für Bedeutungen hat. Das, was ich jetzt gesagt habe, nennt man die Khutbatul Hajjah, das heißt die Khutbah, wie kann man es ungefähr übersetzen, Khutbah? Eröffnungsrede. Und als allererstes, wenn wir, egal was wir machen als Muslime, suchen wir Zuflucht vor dem Shaitan, vor dem Teufel, der nicht irgendein Fabelwesen ist, sondern ein existierendes Wesen, was es abgelehnt hat vor dem ersten Menschen, den Allah, der einzig zu Recht angebetete Gott, mit seinen Händen, die seiner Majestät entsprechend sind, erschaffen hat. Und wenn wir sagen Allah, dann meinen wir nicht einen Gott, der nur für die Muslime da ist, sondern Allah sagen auch die arabischen Christen und die arabischen Juden. Und Allah heißt nichts anderes als, ist ein Wort mit einem Artikel und einem Wort, Al-Ilah, das kommt von Al-Ilah, das heißt der zu Recht Angebetete. Und wir Muslime, wir suchen bei jeder Sache Zuflucht vor dem Shaitan, dem Verfluchten, bei jeder Tat, die wir machen. Und wir beginnen immer mit dem Namen Allahs, damit das, was wir machen, gesegnet ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann halten wir uns immer an das Beispiel des letzten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind davon überzeugt, dass dieser Mensch, der ohne Zweifel ein Mensch war, aus Haut und Knochen und genauso Schwächen hatte wie wir in Bezug auf Schlafen und Notdurft und Krankheit, der nicht das Recht hat, angebetet zu werden, der nicht das Recht hat, dass man zu ihm ruft. Deswegen lehnen wir es auch ab, dass Leute zu uns sagen, Mohammedaner. Weil wir beten nicht Mohammed an, sondern er ist für uns nichts anderes als ein Prophet und ein Diener Allahs, natürlich in seiner Perfektion. Und wir folgen immer dem Beispiel des letzten Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Warum machen wir das? Weil dieser letzte Prophet, der von Allah subhanahu wa ta'ala und subhanahu wa ta'ala heißt, gepriesen sei Allah, gesandt wurde, hat nicht aus seiner Hawa gesprochen, hat nicht aus seinen Gelüsten, aus seiner Neigung heraus gesprochen, sondern er hat nichts anderes als durch Eingebung von Allah gesprochen. Und diese Eingebung, wie hat die stattgefunden? Die hat stattgefunden unter anderem durch den Melek, durch den Engel Jibril a.s., bei den Deutschen mehr bekannt Gabriel. Und dieser Melek ist auch genauso wie der Teufel kein Fabelwesen, sondern ein real existierendes Wesen, was aber, wenn wir sagen Engel, wenn wir sagen Melek, dann nicht so, wie wir es aus den Hollywood-Filmen kennen, mit irgendwelchen weißen Federn oder so, sondern ein Wesen, das sich wie viel Mal in der wahren Gestalt des Propheten gezeigt hat? Zwei oder drei Mal in seiner wahren Gestalt gezeigt hat. Und als er seine Flügel ausgebreitet hat, war der ganze Horizont bedeckt. Wie gesagt, wir machen alles, was wir tun, nach dem Beispiel des letzten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das war immer das, was er gesagt hat, wenn er eine Rede angefangen hat. Sei es so eine Rede, sei es eine Rede bei einer Hochzeit, sei es eine Rede beim Freitagsgebet. Und die ist wie folgt. Alles Lob gebührt Allah, wir danken ihm und erstreben seine Hilfe. Nach dessen Vergebung bitten wir. und wir suchen Zuflucht bei ihm vor dem Übel unserer eigenen Seelen und vor unseren Missetaten. Den, den Allah recht leitet, der wird nie irre gehen. Den, den Allah irre führt, für ihn wird es keine andere Leitung geben. Ich bezeuge, dass es keinen wahren Gott gibt, welcher es wert ist, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist einzig und hat keinen Partner. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter, sein Diener und sein Gesandter ist. Folglich sagen wir, wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs, der Koran. Und der beste Weg und die beste Rechtleitung ist die des Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die schlechteste Sache ist die, die im Nachhinein erfunden wurde. Das, was im Nachhinein erfunden wurde und in die Religion eingeführt wurde, nennt man Bid'ah, also Erneuerung, Bid'ah. Und jede Bid'ah ist ein Irregehen und jedes Irregehen führt im Höllenfeuer. Damit wir den Vortrag nicht zu lang machen, damit wir es schon kompakt halten und so viel wie möglich Informationen in diesem kurzen Vortrag für dich geben können, damit du ein richtiges Bild vom Islam hast. So sollten wir erstmal darauf eingehen, woher beziehen wir die Informationen über den Islam? Es ist ohne Zweifel in der heutigen Zeit mehr auf mehrere Quellen zu verteilen. Unter anderem sind es die Medien. Die Medien, also sprich Fernsehen, Radio, Internet, Zeitung, Zeitschriften und auch Bücher. Und natürlich auch Personen, seien es Muslime oder Nicht-Muslime. Und wenn wir uns das angucken, wie diese Quellen uns über den Islam informieren, dann stellen wir immer ein gewisses Schema fest. Und zwar, diese Medien, zu 99% erklären sie uns genau das, was der Islam nicht ist, als das, was er ist. Und wenn wir oder wenn du beziehungsweise dich über den Islam informieren möchtest, so darfst du nicht den Fehler machen, den viele vor dir gemacht haben. Und das hat sie dazu geführt, dass sie den Islam letztendlich gar nicht angenommen haben. Weil sie mit den Gedanken aus diesen Informationen herausgegangen sind, dass der Islam eine Religion des Terrors ist. Dass der Islam eine Religion ist, wo die Mädchen in einem minderjährigen Alter zwangsverheiratet werden. Wo eine Religion, die es vorschreibt, die Ehefrauen zu schlagen, wenn sie nicht kuscht, wie ich es möchte. Das ist nicht der Islam. Der Islam ist auch frei von Zwang, dass wir Leute mit Zwang zum Islam übertreten versuchen und auch keine Religion, die mit dem Schwert und mit der Waffe oder mit der AK-47 in irgendwelchen Ländern verbreitet wurde. Islam, obwohl sie so stark bekämpft wird, in jederlei Hinsicht, dann werden wir sehen, dass trotzdem der Islam die Religion ist, obwohl sie am meisten missverstanden wird in der Welt, die am meisten Zuwachs bekommt, egal in welchem Land. Wenn wir uns eine Studie anschauen, eine US-Studie, wo die Zahl der Islamgläubigen Statistik festgehalten wurde, so können wir ohne Zweifel behaupten, dass die Zahl der Islamgläubigen, also der Muslime, doppelt so schnell wächst wie die restliche Weltbevölkerung. In Deutschland leben 2030, solange man diese Statistik weiterrechnet, 5,5 Millionen Muslime. Die Muslime weltweit vermehren sich in rasantem Tempo. Ihre Zahl wächst doppelt so schnell wie die restliche Weltbevölkerung. Das hat eine Studie des angesehenen PEW-Forum der Religion und Public Life festgestellt. Danach wird Pakistan, das bisher größte muslimische Land, Indonesien, als Spitzenreiter ablösen. Bis 2030 erhöht sich der Anteil der Muslime an der Weltbevölkerung auf ein Viertel. In Europa wird sich die Zahl der Muslime in vielen Ländern nahezu verdoppeln. Das PEW-Institut geht davon aus, dass in Deutschland derzeit 4,119 Millionen Muslime leben. Bis 2030 sollen es 5,545 Millionen sein, die dann 7% der Bevölkerung stellen. Diese Angaben sind nicht von Muslimen, sondern von Nicht-Muslimen. Es gibt also keinen Grund, diese Statistiken anzuzweifeln, da der Nicht-Muslim bestimmt kein Interesse daran hat, die Statistiken zu fälschen, aus dem Grund, dass der Islam ja die Religion ist, gegen die am meisten vorgegangen wird. Und das Erstaunliche daran ist auch, dass obwohl so heftig gegen die Frau im Islam vorgegangen wird, die Frauen werden im Islam unterdrückt, sie werden dazu gezwungen, Kopftuch zu tragen, sie werden dazu gezwungen, mit irgendwelchen Männern zu heiraten, sie werden von den Männern geschlagen, müssen es erdulden. Diese ganzen Sachen werden immer und immer wieder durch die ganzen Medien durchgekaut. Obwohl das passiert, ist der Islam die Religion, zu der die meisten Frauen übertreten. Komischerweise. Alle anderen Religionen haben nicht so einen Zuwachs wie der Islam. Und nun sollten wir uns natürlich darauf konzentrieren, was bedeutet Muslim? Muslim bedeutet in erster Linie einer, der sich ergibt. So wie Islam auch Ergebung heißt. Und nun müssen wir uns darüber Gedanken machen, wenn wir sagen Muslim, derjenige, der sich ergibt. Islam, die Ergebung. So müssen wir uns die Frage stellen, wem gegenüber sollen wir uns ergeben? Ohne Zweifel ist das Allah subhanahu wa ta'ala. Es bedeutet, dass das jemand ist, der sich in dem Willen des einzig wahren Angebeteten und Erschaffer der Himmel und der Erde ergibt. Ein Muslim ist derjenige, der sich mit Liebe und freiwillig und voller Absicht ohne irgendeinen Zwang den Willen des Erschaffers der Himmel und der Erde ergibt. Und dies ist ohne Zweifel Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Wort Muslim bedeutet, dass er nun ein Diener geworden ist. Wenn man also jemanden zum Islam einlädt, so wie wir dich heute zum Islam einladen wollen, dann lädt man ihn dazu ein, ein Diener zu werden. Und nun kann man sich wieder die Frage stellen, viele werden aber dann davon abgeschreckt, dass man sagt, lad sie nicht ein, Diener zu werden, weil Leute wollen nicht irgendwelchen dienen. Aber wenn wir uns die Realität anschauen, so werden wir feststellen, dass die meisten Leute schon irgendwelchen Leuten dienen oder irgendwelchen Sachen dienen. Sei es, dass du eine Frau dienst oder irgendein System oder dir selber, deinen Gelüsten. Du tust einfach das, was dir gerade in den Kopf geht. Und dann nimmst du dein Gelüste, deine Neigung nimmst du zu Gott und du bist Diener deiner Gelüste eigentlich. Ohne dass du weißt, dass du ein Diener deiner Gelüste bist. Und dieses Wort Muslim bedeutet, dass er nun ein Diener geworden ist. Wenn man also jemanden zum Islam einlädt, dann lädt man ihn dazu ein, ein Diener zu werden. Ein Diener zu wem? Ein Diener zum Erschaffer der Himmel und der Erde. Wenn man sich die anderen Religionen anschaut, dann wird man ohne Zweifel feststellen, dass die Namen der Religion auf Städte, Personen oder Vorfälle zurückzuführen sind. Die einzige Religion, die auf den Erschaffer der Himmel und der Erde zurückgeht, ist die Religion des Islam. Hat irgendeiner von euch schon mal von einer Religion gehört, wo es für jede Angelegenheit ein Bittgebet gibt? In unserer Religion gibt es für jede Angelegenheit ein Bittgebet. Und in unserer Religion, deswegen sagt man ja auch von dem Islam, dass es ein totalitärer Glaube ist, eine Religion, der wirklich nichts auslässt, so ist es wirklich so, dass von der Geburt bis zum Grab, vom Aufstehen bis zum Schlafen, hat Allah und sein Gesandter nichts dem Zufall überlassen. Alles ist geregelt. Wo nichts von der Geburt bis zum Tod, vom Schlafengehen bis zum Aufwachen ausgelassen wurde, um sich an Allah zu erinnern und im permanenten Kontakt mit deinem Herrn bist. Und wenn wir uns nun jetzt die Shahada angucken, das Glaubensbekenntnis, so sollten wir uns natürlich auch darüber Gedanken machen, was bedeutet dieses Glaubensbekenntnis denn überhaupt? Damit wir wissen, wenn wir dieses Glaubensbekenntnis aussprechen, wovon wir überzeugt sind. Du kannst nicht von einer Sache überzeugt sein, worüber du kein Wissen hast. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir nun uns einige Punkte angucken, die sehr wichtig sind für jeden Muslim zu wissen. Die Kalima, dieser Satz. Es sind bestimmte Bedingungen der Kalima vorhanden, dieses Satzes vorhanden, die gewährleisten, dass unser La ilaha illallah und La ilaha illallah bedeutet nichts anderes. Übersetzung heißt, es gibt keinen Gott außer Gott. Das ist die Übersetzung. Aber wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Wir müssen darüber sprechen, was es bedeutet. Denn wenn wir sagen, es gibt keinen Gott außer Gott, dann würde es bedeuten, dass jeder, der angebetet wird, ein Gott ist. Und das stimmt natürlich nicht. Und deswegen ist die Bedeutung von La ilaha illallah nichts anderes als La ma'budu bihaqin illallah. Es gibt keine wahre Gottheit, die das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und wenn diese gültig wird und Akzeptanz findet, ohne die Erfüllung dieser Bedingungen, die wir gleich erwähnen werden, inshallah, wird sich die Tür des Islam nicht öffnen. Da zwar die Kalima, dieser Satz, der Schlüssel zum Islam darstellt, jedoch die richtige Schlüsselform durch diese Bedingung erlangen wird. La ilaha illallah ist der Schlüssel zum Paradies, aber jeder Schlüssel hat Zacken. Und diese Bedingungen sind die Zacken, um überhaupt eintreten und diesen Zugang halten zu können. Diese sind wie folgt. Erstens, Ilm, Wissen. Was bedeutet La ilaha illallah? Die erste Bedeutung ist zu wissen, was La ilaha illallah bedeutet. Und zwar seine beiden Aspekte, die negativen und die bestätigende Position. Weil La ist eine Nefi, ist eine Ablehnung. Das heißt, wir lehnen alle Gottheiten ab, neben Allah subhanahu wa ta'ala und bestätigen nur die einzig wahre. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Aussage fordert die Abschaffung aller Götzen. Und wenn wir sagen Götzen, dann meinen wir nicht immer unbedingt nur irgendwelche Stein gemeißelte oder Holz- oder Glasstatuen oder Kühe oder sonst irgendwas. sondern das können auch Menschen sein und das können auch Ideologien sein, die neben Allah verehrt und angebetet werden. Und wenn wir sagen, die neben Allah verehrt und angebetet werden, so heißt das, wenn du deinen absoluten Gehorsam und deine absolute Liebe irgendeinen anderen schenkst, ich sage ganz bewusst absolute Liebe, weil natürlich schenken wir unseren Eltern, unseren Kindern und so weiter Liebe, aber diese absolute Liebe und dieser absolute Gehorsam gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du diesen absoluten Gehorsam, um es dir mal als Beispiel klar zu machen, im Islam hast du bestimmt schon herausgefunden, ist das fünfmalige Gebet Pflicht. Und im Islam ist zum Beispiel das Kopftuch, beziehungsweise die Bedeckung der Frau, um es richtiger darzustellen, für die muslimische Frau aber in gewissem Alter Pflicht. Wenn nun irgendeine Person ankommt, sei es ein Arbeitgeber, ein Lehrer, ein Professor, wer auch immer, deine Eltern oder deine Verwandten, Bekannten oder deine Freunde und sagen dir, es wäre besser, wenn du das Gebet nicht machst. Und du schenkst den Gehorsam und bist zufrieden damit, dann hast du deine Überzeugung zunichte gemacht. Die Bestätigung dieser Kalima, ohne seine Bedeutung zu wissen, bringt einer Person keinen Nutzen. Denn diese Person weiß dann nicht, worauf sich diese Aussage bezieht und was sie zu glauben hat. Wenn du irgendeine Person, die hier jetzt lang geht, sagt La ilaha illallah und du sagst La ilaha illallah, der ist kein Muslim. Diese Aussage La ilaha illallah hat nur einen Effekt auf diese Person, wenn er weiß, was er dort bezeugt. Ihre Lage wäre wie die eines Menschen, der zwar eine fremde Sprache spricht, sie aber nicht versteht. Allah sagt in der ungefähren Bedeutung, weil der Koran kann in keiner Sprache übersetzt werden, wisse nun, dass kein Gott gibt außer Allah. Und diejenigen, die sie statt seiner anbeten, haben kein Fürspracherecht mit Ausnahme dessen, der die Wahrheit bezeugt und sie wissen Bescheid. Gemeint ist hier, dass man auch mit dem Herzen die Bedeutung von La ilaha illallah verstanden hat und sie nicht nur mit den Lippen wiedergibt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte einmal, wer auch immer mit dem Wissen stirbt, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass nur er der rechtmäßige Gott ist, so wird er ins Paradies eintreten. Die Bedeutung dieser Überlieferung ist, dass es nichts und niemanden gibt, der anbetungswürdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Gottesdienst, Ibadah, sind alle inneren und äußeren Taten, alle Worte, welche Allah liebt und akzeptiert. Und wenn wir sagen Gottesdienst, so müssen wir uns von einem gewissen Bild, gerade wir Deutsche, die in einer kirchlichen Umgebung groß geworden sind, wenn wir damals Gottesdienst gehört haben, so haben wir das immer verbunden mit Kirche, mit Vergebung, mit Reue und Pastor, Priester, vielleicht der ein oder andere auch Papst. Aber hier im Islam ist dieses Gottesdienst ganz anders. Es umfasst wirklich jede Ecke deines Lebens. Der Alltag ist nicht frei von Gottesdienst. Wie gesagt wird hier, Ibadah, Gottesdienst sind alle inneren wie Liebe, Vertrauen, Zuneigung, Furcht, all diese Sachen und äußeren Taten wie zum Beispiel das Gebet oder zum Beispiel auch die Hajj, die Pilgerfahrt und auch die Worte, die wir sprechen. Die Worte, die wir sprechen, welche Allah liebt, all diese Sachen, die inneren Äußerungen und Worte, die Allah liebt und die er akzeptiert. Nun müssen wir uns natürlich die Frage stellen, welche Taten liebt denn Allah alle? Und somit folglich auch akzeptiert. So ist es nichts anderes als nur das, was wir im Koran finden und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gebracht hat. Das heißt, wenn wir herausfinden wollen, egal was wir machen, egal was wir sagen, egal was für innere Gefühle wir in uns hegen und wir wollen herausfinden, ob Allah diese Sachen liebt und damit zufrieden ist, sodass wir inshallah, so Allah will, im Paradies damit belohnt werden, so müssen wir einfach schauen, ist es das, was Allah im Koran gesagt hat und ist es das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von uns gefordert hat. Wenn wir das jetzt nun wissen, dass La ilaha illallah bedeutet, dass es keine Gottheit gibt, die es verdient, angebetet zu werden außer Allah, so müssen wir zu der zweiten Bedingung gehen und das ist die Gewissheit, Yakin. Die zweite Bedingung, die verlangt wird, ist die Gewissheit mit vollständigem Wissen, welches alle Zweifel und Vermutungen über das Zeugnis abschafft. Derjenige, der die Kalima, der den Satz La ilaha illallah sagt, muss, nachdem er Wissen über seine Bedeutung erlangt hat, mit Gewissheit daran glauben, worauf dieses Zeugnis hinweist. Allah sagt in der ungefähren Bedeutung, die Gläubigen sind jene, die an Allah und seinen Gesandten glauben und dann nicht am Glauben zweifeln und sich mit ihrem Besitz und ihrem eigenen Leben für Allahs Sache einsetzen. Das sind die Wahrhaftigen. Man kann nämlich nicht an etwas richtig glauben, worüber man nicht mit Gewissheit Bescheid weiß. Einige Christen oder auch Andersgläubige, wenn du sie fragst, ist in deiner Religion, also hast du überhaupt keinen Zweifel, dass deine Religion die einzig wahre Religion ist, die nur einzig ins Paradies geht und alle anderen sind falsch, so werden viele antworten, ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich hoffe es. Und das ist im Islam nicht so. Wir sind hundertprozentig davon überzeugt, dass einzig der Islam, und wenn wir sagen Islam, so ist es nicht so, wie wenn wir jetzt den Islam hören, der vom letzten Propheten Muhammad s.a.w. gebracht wurde. Denn alle Propheten vor dem Prophet, angefangen vom ersten Propheten Adam a.s., über Musa a.s., über Isa a.s., über Dawud a.s., Moses, Jesus und so weiter und die anderen Propheten, die im Koran auch genannt wurden, so war deren Botschaft immer die gleiche. Dient Allah alleine und gesellt ihm keine Götter zur Seite. Das war die Hauptbotschaft von allen Propheten. Der einzige Unterschied war nur in den Gesetzgebungen, was heutzutage verboten ist und erlaubt ist. Da sind die Feinheiten. Aber das Hauptaugenmerk dieser ganzen Propheten, warum Allah SWT einen Propheten nach dem anderen geschickt hat, und es sind 126.000 an der Zahl, die Allah SWT geschickt hat, zu jedem Volk, war immer die gleiche. Dient Allah alleine und gesellt ihm nichts beiseite. Und das ist sehr komisch, weil viele Leute denken, dass die Hauptaufgabe der Propheten war, die Existenz Gottes zu beweisen. Aber das war niemals der Fall. Damals, zu der Zeit der Propheten, war es nie die Sache, dass man beweisen musste, dass es Gott existiert, dass Gott existierte. Alle Menschen haben von damals sowieso akzeptiert, dass Allah, Gott, derjenige ist, der alles erschaffen hat und derjenige ist, der alles diese Erschaffung aufrecht erhält. Es ging immer nur darum, oder hauptsächlich darum, dass die Leute angefangen haben, neben Allah andere anzubeten. Sei es durch Bittgebete, sei es durch Gehorsamkeit oder sei es durch die Gesetzgebung auch. Und die Gläubigen, so sagt Allah SWT, in ungefährer Bedeutung sind nur jene, die an Allah und seinen Gesandten glauben und dann nicht am Glauben zweifeln und sich mit ihrem Besitz und ihrem eigenen Leben für Allahs Sache einsetzen. Das sind die Wahrhaftigen. Man kann nämlich nicht an etwas richtig glauben, worüber man nicht mit Gewissheit Bescheid weiß. Es gibt unter den Menschen manche, die zwar das Zeugnis sagen, aber Zweifel in dem haben, worauf dieses Zeugnis hinweist. Auch sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, er allein ist Gott und ich bin der Gesandte Allahs und wer daran nicht zweifelt und so vor Allah tritt, der wird ins Paradies eintreten. Nun kommen wir zu der dritten Bedingung, die auch sehr, sehr wichtig ist und das ist die reine Absicht, der Ikhlas. Dies ist die Aufrichtigkeit und Reinheit der Absicht in der Ablehnung des Schirk, des Polytheismus, des Götzendienst und seine Formen. Zugleich die Zuwendung an Allah mit einer reinen Absicht. Dies ist das, was La ilaha illallah für sich beansprucht. Allah sagt in ungefährer Bedeutung, wahrlich, Allah allein gehört die reine Religion, Gehorsam und Gottesdienst. Und doch war ihnen nichts anderes befohlen worden, als Allah treu in reinem Glauben zu dienen und das Gebet zu verrichten und die Zakat zu entrichten. Und das ist die Religion der Gradlinigkeit. Die vierte Bedingung ist die Liebe zu diesem Bezeugnis. Diese Bedingung verlangt genau das Gegenteil, was die Heuchler machen. Gefordert wird eine Liebe zu diesem Zeugnis. Sei es in Bezug auf das innere Wesen dieser Kalima oder das, was es mit sich bringt und worauf es hinweist bzw. hindeutet. Muhabba, Liebe, bedeutet auch, Allah im wahrsten Sinne zu lieben und sich durch Liebe zu ihm erfreuen. Die fünfte Bedingung, Sidq, Wahrhaftigkeit. Es wird eine Wahrhaftigkeit verlangt, die die Falschheit bzw. die Lüge verneint und Heuchelei verbietet. Dieses Zeugnis fordert vom Einzelnen eine vom Herzen kommende Wahrhaftigkeit. Das Herz muss also bestätigen und akzeptieren, was die Zunge ausspricht. Die Heuchler sprechen zwar das Zeugnis aus, jedoch stimmt der Glaube in ihren Herzen mit dem nicht überein, was sie mit ihrer Zunge sagen. Da das, was sie aussagen, nicht mit dem übereinstimmt, was in ihren Inneren hegen, ist das Gesagte eine reine Lüge. Hast du dir schon also Informationen über den Islam herangeholt? Was ist so dein Bild über den Islam, beziehungsweise was sind deine Beweggründe, warum du eigentlich zum Islam übertreten möchtest? Also was mich ja gerade so fasziniert, ist das, dass alles so, was früher halt da passiert ist mit dem Mohammed und so, da in Mekka, mit dem, wo dann halt die ganzen, die mit ihm da gegangen sind, dass sie halt alle gefolgt sind und dass sie überhaupt gar keine Zweifel hatten. und dass er sie halt alle so überzeugt hat und sowas halt. Mhm. Gibt es denn irgendwelche Sachen, die durch die Medien in der, ohne Zweifel in den Kopf getan wurden, wo du sagst, ich habe das und das gehört und das ist für mich irgendwie noch nicht so klar erkennlich, warum das im Islam so und so ist? Ja, das ist halt die ganze Zeit mit diesem Terrorismus. Okay. Ist halt übertrieben einfach so. Ja, also wie ich dir ja gerade schon am Anfang gesagt habe, ist genau das, was der Islam eigentlich nicht ist. Terrorismus und Islam sind zwei verschiedene Sachen, die niemals miteinander in Verbindung gebracht werden können. Ohne Zweifel ist der Dschihad bedeutet eine Anstrengung für Allah. Ja? Und dieser Dschihad ist in bestimmten, also kann man ein bisschen teilen. Der Dschihad, die Anstrengung für Allah, bedeutet in erster Linie, dass jeder Muslim sich anstrengt, die Gesetze von Allah subhanahu wa ta'ala, also das, was er befohlen hat, umzusetzen und sich von dem fernzuhalten, was Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet verboten hat. Das ist der erste Dschihad. Aber es gibt auch ohne Zweifel den Dschihad auf dem Schlachtfeld. Und das verneinen wir auch nicht. Bloß, wie findet dieser Schlachtfeld statt? Diese Schlacht bzw. dieser Krieg oder diese Anstrengung mit dem Schwert bzw. mit der Waffe findet nicht so statt, wie wir ihn in den Medien vorfinden. Das heißt, wenn du zum Beispiel, egal in welchem Land du gehst, ob das jetzt Deutschland oder Amerika, jeder hat seine Armee. Und jede Bevölkerung und jedes Land hat auch seine Kriege vorzuweisen. Bloß die Beweggründe, warum ein Krieg stattfindet, die sind auch festgelegt im Islam. Und wenn zum Beispiel einer in dein Haus eindringen möchte mit einer Waffe und will deine Frau vergewaltigen und deine Kinder töten und dein Hab und Gut klauen, so sagst du doch nicht, ey, nimm was du willst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Sondern du nimmst irgendwas und versuchst dich zu verteidigen. Das nennt man der Dschihad der Verteidigung, der ohne Zweifel auch da ist. Aber auch der Dschihad des Angriffs ist da. Bloß wir müssen wissen, wie dieser Dschihad aussieht, wie dieser Dschihad umgesetzt wird. Und dieser Dschihad kann von keinem anderen ausgerufen werden als der Herrscher von einem Land. Und solche Personen wie Osama bin Laden und Al-Qaida sind haben ein sehr entstelltes Bild vom Dschihad. Und warum diese Personen sich von diesem wahren Bild des Dschihads getrennt haben, es gibt keinen anderen Grund dafür, außer dass sie sich von den Gelehrten, und wenn wir sagen Gelehrten, so sind es nicht irgendwelche Leute, die in irgendeiner Wüste unter einem Zelt leben und von Toten und Blasen keine Ahnung haben, sondern diese Leute haben sich dem Islam gewidmet und haben sich dem Wissen gewidmet und wissen genau, was in der Welt so um sich abgeht. Das sind also nicht irgendwelche Leute, die abwesend sind und überhaupt keine Ahnung haben vom Geschehen dieser Welt. Und diese Leute, die so ein falsches Bild vom Dschihad haben, was die gemacht haben, die haben sich hingesetzt, haben sich den Koran und die Aussagen des Propheten geschnappt und haben ihre eigene Ideologie und ihre eigenen Ansichten entwickelt, ohne dass sie geschaut haben, wie es im richtigen Kontext zu verstehen ist. Denn ohne Zweifel, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und tötet die Götzenanbeter, also die Muschrikun, diejenigen, die neben Allah andere angebetet haben, wo auch immer ihr sie findet. Diesen Satz gibt es im Koran. Aber was ist mit dem Satz davor und danach? Das heißt, ich kann doch nicht irgendeinen Satz aus dem Koran nehmen und sagen, schaut her, das ist eure Religion. Eure Religion befiehlt euch, Leute, die ihr auf der Straße findet, die nicht euren Glauben folgen, zu töten. Das geht nicht. Und genauso wie mit, was ich gerade gesagt habe, Zwangsheirat oder zum Beispiel, wie du siehst, traurigerweise ist es wirklich so, du kannst nicht sagen, was die Muslime tun, ist gleich der Islam. Sondern du musst sagen, die Muslime sollten das tun, was der Islam ihnen fordert. Islam ist nicht gleich, was die Muslime tun, sondern Islam ist das, was die Muslime tun sollten. Egal in welchem islamischen Land wir gucken, vielleicht außer Saudi-Arabien, so finden wir die Muslime zum größten Teil vor, wie sie sich gegen die Gesetze Allahs, gegen die Gebote und Verbote auflehnen. Egal in welchem Land das ist. In erster Linie sehen wir das daran, dass sie neben Allah subhanahu wa ta'ala andere anbeten, indem sie zu Gräbern gehen oder was auch immer und andere anbeten neben Allah subhanahu wa ta'ala. Aber was du wissen musst, ist, dass was der Islam darstellt. Und wenn du jetzt zum Beispiel in den Islam eintrittst, so ist es zum Beispiel deine Pflicht, von dem Zeitpunkt, wo du die Schahada aussprichst, dass du fünfmal am Tag betest, zu den festgesetzten Gebeten. Und dass diese Gebete, egal wo du dich aufhältst, egal in was für einem Zustand du dich gerade befindest, musst du diese Gebete machen. Und diese Gebete kann man aber auch in verschiedenen Arten machen. Das heißt, wenn du zum Beispiel bettlägerig bist, krank bist und du kannst dich nicht bewegen, so kannst du das Gebet im Bett machen. Aber das sind so Feinheiten, die wir dann gegebenenfalls dir auch erklären. Was du halt nur wissen musst, ist, Islam bedeutet Ergebung. Und das musst du wirklich wissen. Das heißt, wenn du feststellst, also nicht, wenn ich dir das sage, aber wenn du selber siehst, dass das, was ich dir zum Beispiel sage, das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Buch gesagt hat, was er von dir fordert. Und das ist das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir fordert. So kannst du nicht sagen, ja, ich meine, du kannst es schon sagen, aber das wäre dann genau das, was du nicht tun solltest. Ja, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, tu das, dann tue das. Das ist Ergebung. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, tue das nicht, dann tue das nicht. Und komischerweise ist es so, ich weiß nicht, inwiefern du schon Kontakte mit Muslimen gehabt hast, wenn es zum Thema Schweinefleisch kommt, da sind die meisten sehr empfindlich. Nein, Schweinefleisch ist haram, das kannst du nicht essen und das geht nicht und so weiter. Als ob Schweinefleisch essen die größte Sünde im Islam darstellen würde. Aber zur gleichen Zeit machen sie Sünden, die schwerwiegender sind als das Schweinefleisch essen. Zum Beispiel nicht das fünfmalige Gebet verrichten. Das wäre sehr schwer, was schwerwiegender ist bei Allah subhanahu wa ta'ala als Schweinefleisch zu essen. Das musst du aber dir langsam, aber stetig aneignen. Aber das Hauptaugenmerk solltest du darauf legen, dass du im Einklang damit sein solltest, dass du sagst, ich bin damit zufrieden, dass Allah mein Herr ist, der das alleinige Recht hat, mir zu sagen, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Weder meine Frau, noch mein Vater, noch meine Mutter, noch mein Arbeitgeber, noch mein Lehrer, noch mein Prof sagen mir, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Wenn Allah das sagt, dann mache ich das. Und wenn die Menschen das was anderes sagen, das ist im Widerspruch zu dem, was Allah und sein Gesandter sagen, dann mache ich das nicht. Warum? Warum sollst du das machen? Weil du ins Paradies möchtest. Weil du ein gutes Leben im Diesseits und im Jenseits haben möchtest. Aber zweifelsohne werden auf dich dann Zeiten zukommen, die nicht immer leicht sein werden. Das musst du wissen. Also es wird nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und rosa-rot sein. Aber wenn du das mit Sabr, mit Standhaftigkeit durchziehst, so hast du mit Geduld und Standhaftigkeit, so wirst du, wenn nicht hier im Diesseits, ein Leben im Jenseits haben, was kein Auge gesehen und kein Ohr gesehen gehört hat und kein Auge gesehen hat. Willst du noch was dazu sagen? Ja, ich wollte gerne was dazu sagen. Wir wollen in der Moschee aber beten, ne? Ja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.